Book 2 74 74 74 Meminta sesuatu. Um etwas bitten. Um etwas bitten. Bisakah Anda memotong rambut saya? Können Sie mir die Haare schneiden? Können Sie mir die Haare schneiden? Tolong, jangan terlalu pendek. Nicht zu kurz, bitte. Nicht zu kurz, bitte. Tolong, lebih pendek lagi. Etwas kürzer, bitte. Etwas kürzer, bitte. Bisakah Anda mencetak foto? Können Sie die Bilder entwickeln? Können Sie die Bilder entwickeln? Foto-fotonya ada di dalam CD. Die Fotos sind auf der CD. Die Fotos sind auf der CD. Foto-fotonya ada di dalam kamera. Die Fotos sind in der Kamera. Die Fotos sind in der Kamera. Bisakah Anda memperbaiki jam? Können Sie die Uhr reparieren? Können Sie die Uhr reparieren? Kacanya rusak. Das Glas ist kaputt. Das Glas ist kaputt. Baterinya kosong. Die Batterie ist leer. Die Batterie ist leer. Bisakah Anda menyetrika kemeja? Können Sie das Hemd bügeln? Können Sie das Hemd bügeln? Bisakah Anda membersihkan celana? Können Sie die Hose reinigen? Können Sie die Hose reinigen? Bisakah Anda memperbaiki sepatu? Können Sie die Schuhe reparieren? Können Sie die Schuhe reparieren? Bisakah Anda memberikan korek api pada saya? Können Sie mir Feuer geben? Können Sie mir Feuer geben? Anda punya korek api batangan atau korek api otomatis? Haben Sie Streichhölzer oder ein Feuerzeug? Haben Sie Streichhölzer oder ein Feuerzeug? Apakah Anda punya asbak? Haben Sie einen Aschenbecher? Haben Sie einen Aschenbecher? Apakah Anda menghisap cerutu? Rauchen Sie Zigarren? Rauchen Sie Zigarren? Apakah Anda menghisap rokok? Rauchen Sie Zigaretten? Rauchen Sie Zigaretten? Apakah Anda merokok dengan pipa? Rauchen Sie Pfeife? Rauchen Sie Pfeife?